die Geschichte von Robi zum Blaubeer und seinem treuen Diener Aschermittwoch erzählen. Aber natürlich, Robi. Was? Ihr glaubt mir nicht?